Ich weiß, es ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Welt steht still um uns, alles ist vorbei. Ich weiß, die Zeit mit dir war unendlich lang. Sie reichte bis in die Unendlichkeit. Doch ich weiß, nichts mehr ist, wie es mal war. Die Welt steht still um uns, alles ist vorbei. Ich weiß, die Zeit mit dir war wunderschön. Doch vorbei mit der Unendlichkeit. Guck, eine Träne fällt. Ich hoffe, du kannst dich hören, denn es geht nicht weg. Ich will mit dir reden, meine leere Welt. Zeig mir wieder mal, die Chancen stehen schlecht. Denn egal, was ich mach, du bist nicht mehr da. Und ich sitz alleine nicht der Nacht. Guck mich an, das ist alles für dich. Und glaub mir, das Herz nur ein bisschen war. Und ich seh dich, neben mir stehen im Traum. Doch mein Leben interessiert dich kaum. Ich geh drauf und das alles nur aus Liebe. Ich stehe offen vor, du musst dann wieder nieder. Stichst mir den raus, zeig mir den aus Weg. Glaub mir, ich werd dir mein Herz auch geben. Ich versteh nur ein einziges Maß. Tut mir leid, denn ich komm auf die Scheiße nicht klar. Vergesst den Rest, seh nur dich und mich. Alle sehen sie dich falsch, doch so bist du nicht. Sag, vermisst du mich, wenn ich jetzt geh? Du bist der Sommer, der Herbst und du bist der Schnee. Zu kalt zu mir, doch ich warte hier. Das hier ist mein letzter Joker, doch kein Kartenspiel. Hass mich dann nicht, sag es nur. Die Nacht ist lang, der Tag ist kurz. Doch irgendwann, da sind wir beide da für uns. Ich schreib den Part für uns, ich gebe Gas für uns. Ich geh ins Grab für uns, und ich sag's für uns. Ich werd das da für uns, irgendwann, da kommen wir uns nah. Ich muss weitergehen, egal was du auch sagst. Ich bin hart im Nehmen, der Himmel ist grau. Die Wolken ziehen auf, wohin du auch gehst. Wenn du willst, dann folg ich dir auch. Ich weiß, es ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Welt steht still um uns, alles ist vorbei. Ich weiß, die Zeit mit dir war unendlich lang. Sie reichte bis in die Unendlichkeit. Doch ich weiß, nichts mehr ist, wie es mal war. Die Welt steht still um uns, alles ist vorbei. Ich weiß, die Zeit mit dir war wunderschön. Doch vorbei mit der Unendlichkeit. Wieder fette Träne, es kommt mir vor wie ein Film. Diese Szene hab ich schon nicht abgedreht. Krass, ich seh kein Licht mehr im Dunkeln, komm, lass mich stehen. Ich kann nicht sehen auf Bildern, hab sonst weiter nichts. Mache dies, auch wenn du nicht drauf stolz sein wirst. Denn ich sehe die Welt mit anderen Augen. Du sagst zu jemandem wie mir, den kann man nicht glauben. Nicht trauen, bin draußen allein. Schau mich nicht an, du sollst dich sehen, wie ich down bin und wein. Diese Zeilen sind mehr als geschriebene Sätze. Will nur, dass du da bist, mich niemand verlässt. Denn ich liebe dich, ich renn weg vor der Wahrheit. Brauchst du mich, dann werde ich für dich da sein. Such dir einen Stern aus, ich hol ihn dir her. Auch wenn alle anderen sagen, du seist es nicht wert, schau. Warte hier, doch dir ist das egal, den ganzen Abend hab ich wirklich nachgedacht, du bist ein Engel und ich bin der Teufel für dich. Und dass ich das sage, bereue ich nicht. Ich spüre das Feuer, das du auf mich wirfst. Damit meine ich nur, hey, ich brauch dich hier. Wegen dir hab ich ein gebrochenes Herz. Doch irgendwann, dann werde ich lachen, ist die Hoffnung nicht mehr. Ich weiß, hey, es ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Welt steht still um uns, alles ist vorbei. Ich weiß, die Zeit mit dir war unendlich lang. Sie reichte bis in die Unendlichkeit. Doch ich weiß, nichts mehr ist, wie es mal war. Die Welt steht still um uns, alles ist vorbei. Ich weiß, die Zeit mit dir war wunderschön. Doch vorbei mit der Unendlichkeit. Ich weiß, es ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Welt steht still um uns, alles ist vorbei. Ich weiß, die Zeit mit dir war unendlich lang. Sie reichte bis in die Unendlichkeit. Doch ich weiß, nichts mehr ist, wie es mal war. Die Welt steht still um uns, alles ist vorbei. Ich weiß, die Zeit mit dir war wunderschön. Doch vorbei mit der Unendlichkeit.